Himmel wilde Flammen sprüht. Und nun der letzte Funken in fast verlöschten Sonnen glüht. Wenn ihre weiten Schimmer Zerstörung neuer Schöpfung heut, bleibst du immer, du bleibest immer von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn eins vor deinem Schelten an Anbruch jener letzten Nacht das Feuer mehr der Felten die Himmel selbst erfließen der Brand gesunken, der Himmel wilde Flammen sprüht. Und nun der letzte Funken in fast verlöschten Sonnen glüht. Wenn ihre weite Trümmer Zerstörung neuer Schöpfung beut, bleibst du, Jehova, immer von Ewigkeit zu Du bleibest immer von Ewigkeit zu Ewigkeit.